sie in meine Hand. Sie ist verbrannt. Du musst deine Fäuste ballen, wenn du etwas erreichen willst. Kleine Probleme lösen sich nicht von allein. Tu, was du von dir verlangst und hab dabei keine Angst. Der Schmerz lässt dich niemals du sein, ehe du nicht seine Quelle stillst, und dann wirst du in die Narbe fallen. Millionen Menschen, eine Mission, töten für die Gerechtigkeit, für die Freiheit weit und breit. Ich will leben, einfach leben. Doch auf diese Weise werd ich niemals das Ziel meiner Reise erreichen können, und deinen Ausweg wird mir niemand gönnen. Darum nehme ich mir, was ich brauch, und die Realität verblasst den Rauch. Meine Umwelt wird mit Löchern gefüllt und meine Neider mit dem Lauf gedrillt. Mir ist egal, ob Mann oder Frau, meinetwegen macht's auch wow. Es steht mir ohnehin im Weg, und wer das tut, der muss weg. Jeder Mensch ist für mich wie Dreck, und ich will, dass er verreckt. Egal ob an mir oder an sich selbst, es brennt mir auf der Seele, wenn ich durch die Straßen geh. Ich brauch nicht diese Nähe, ich brauch ein einsames Haus am See, mit meiner Liebe für die Ewigkeit. Denn all die Hiebe tun mir selbst ein Leid. Mein Verstand wurde vor 1000 Jahren vergraben. Ich wollte so gern die Gewissheit haben, dass nichts jemals passiert, mich niemals etwas irritiert. Das Gebäude, in dem ich stehe, geht in Flammen auf. Die Menschen schreien, lauf! Und ich bleibe stehen und ergötze mich an den brennenden Fratzen. Es ist ein schönes Gefühl, der Anblick von Gehirngrütze, ein Fleck auf der Köchenschürze. Hier regierst nicht du, hier regiere ich! Und niemand kann mich aufhalten. Nein, keiner kann mich aufhalten. Aus dem Weg hier komme ich. Während ihr versucht und denkt, ihr seid verflucht, suche ich mir meine nächsten Opfer, und dann wird es alles noch härter. Ich will euch leiden sehen. Ich will leben, einfach leben. Es brennt mir auf der Seele, wenn ich durch die Straßen geh. Ich brauch nicht diese Nähe, ich brauch ein einsames Haus am See. Mit meiner Liebe für die Ewigkeit. Denn all die Hiebe tun mir selbst ein Leid. Du weißt gar nicht, welches Gefühl du verpasst. Und das Messer, es passt perfekt in deine Brust. Und diese Tat stillt meinen Frust, den ihr alle aufrecht halten wolltet. Oh, welch beflügelndes Hochgefühl. Wenn die toten Tränen den nackten Leib herunterrinnen, wenn Schmerzen schreie durch die Nacht wandern, und ich weiß, sie gehören jemand anderem als mir. Die Welt ist schlecht, der Mensch ist dumm, ich bitte um Entschuldigung. Ja, du hörst recht, auch dir geht es schlecht. Ich rede nicht länger ums Thema herum, stattdessen bringe ich dich einfach um. Wünsche, Ängste und Hass pack ich in diese Tasche und öffne sie dann an dem Tag, wenn ich nicht mehr anders kann.